dich, der Inhalt ist echt. Fass mich an, die Luft ist verseucht. Am Wellen reiten, die Lippen sind feucht. Tief gekühlt, das Herz zerwühlt. So versunken, Jahre nicht gefühlt. Du kannst sterben, du kannst schreien. Wenn dir nichts mehr einfällt, pinkel mir in den Mund. Du steigst auf, du steigst auf, fahr zur Hölle. Du steigst auf, du steigst auf, du steigst auf.